als du schwebst. Auf meinem Fittich steigest du den Sternen wie ein Adler zu. Auf meinen Flügeln sollst du schweben. Auf meinen Flügeln sollst du schweben. Auf meinem Fittich steigest du in Sterne wie ein Adler zu. Soll dein Land, dein Glanz zum Schimmer sich zur Vollkommenheit erheben, sich zur Vollkommenheit erheben. Und du dein Glanz und Schimmer sich zur Vollkommenheit erheben. Soll dein Glanz und Schimmer, soll durch mich sich zur Vollkommenheit erheben. Flügeln sollst du schweben. Auf meinem Fittich steigest du den Sternen wie ein Adler zu. Auf meinen Flügeln sollst du schweben. Steigest du in Sterne.